Keller enthüllte mir gegenüber etwas Außergewöhnliches, das bisher noch nie gesagt worden war. Aus Jorge González von Maré wollte man einen geleiteten und kontrollierten Automaten machen, bis hin zur Umwandlung in einen Chef einer unüberwindlichen Bewegung. Einige fragten mich, ob nicht etwas Ähnliches mit Hitler und der Thule-Gesellschaft geschehen sei. Der Unterschied lag darin, dass diese hiesigen Hexenmeister-Lehrlinge jeglicher esoterischer Kenntnis und der magischen Kraft entbehrten, um ein Medium kontrollieren und dirigieren zu können, welches außerdem nicht eingeweiht war, um in der Lage zu sein, den Archetypus, den Gott-Avatar, zu empfangen. Es war so, dass diese unerfahrenen Neulinge, ohne es zu wissen, sich einer Ausgeburt gegenüber sahen, zu deren Schöpfung sie selbst beigetragen hatten. Denn das einzig Wirkliche, das sie ihr vermitteln konnten, war ein grenzenloser Ehrgeiz ohne Macht. Dies geschieht meistens so. Carlos Keller war angesichts der Ereignisse des 5. September verwirrt. Er versuchte eine Erklärung dafür zu finden, indem er von Maré einer wahren Torheit bezichtigte oder aber den Grund dafür in seinem Widerwillen, den ihm das Gefängnis während einiger früherer Aufenthalte dort eingebracht hatte, suchte. Gerade in jenen Tagen sollte er wieder ins Gefängnis wegen einiger verlorener politischer Prozesse. Als er den Streich ausführte, glaubte er wohl, sich davor retten zu können. Keller rechtfertigte Ibanez und das Heer, die nichts von der narzisstischen Zusammenrottung gewusst hätten, denn das festgesetzte Datum für das Auftreten war ja ein anderes gewesen. Er gab alleine González von Maré die Schuld für dieses Missgeschick. Carlos Keller hat später einen Roman geschrieben, in welchem er auf alle diese Ereignisse Bezug nimmt. La locura de Juan Bernales, die Torheit des Juan Bernales. Es ist jedoch ein schlechter Roman. Nach dieser Unterredung war mir klar, dass da nichts mehr zu machen sei. Meinen einmal gefassten Entschluss konnte ich aber nicht mehr rückgängig machen, sondern hatte keine andere Wahl, als weiterzumachen. So kam es, dass ich dem Chef Jorge González von Maré geschrieben habe. Nach Durchsicht der Presseveröffentlichungen jener Tage fand ich auch in der Zeitschrift Wea, das heißt Sehen Sie, vom 2. August 1939 den Bericht über die Ereignisse, die Bekanntgabe meines Briefes und die Antwort des Chefs der Sozialistischen Volksvorhut. Diese Briefe gebe ich im Folgenden wieder, genauso wie sie damals erschienen sind. Unerwarteter Gesinnungswechsel des sozialistischen Intellektuellen und Freundes von Barreto. Briefliche Erklärungen. Ein Brief von Serrano und eine Antwort des Chefs der Vanguardia. Sie haben in allen Kreisen großen Wirbel verursacht. Herrn Jorge González von Maré hier. Sehr geehrter Herr, nach einigem Zögern über die Haltung, die ich einnehmen müsste, habe ich mich entschlossen, Ihnen direkt zu schreiben. Zunächst wollte ich eine Presseerklärung abgeben, doch wegen des Themas hatte ich Schwierigkeiten. Ich möchte meine Haltung Ihnen gegenüber berichtigen, die sich aus Verständnislosigkeit und fehlendem Scharfblick ergeben hat, was gerechtfertigt sein mag, da ich kein Politiker bin. Als Schriftsteller und Mensch bewundere ich bestimmte Persönlichkeiten, glaube nur an den leidenschaftlichen, klugen und starken Menschen, der zum Wohle der Völker und Nationen zu führen weiß. Die chilenische Politik und nicht nur die Chiles gehen durch eine große Krise der Persönlichkeiten. Der Herdentrieb der Massen nimmt alle Anregung, alles Licht, jede persönliche Stimme verschwindet. Und dies ist keine Grundsatzerklärung, die mich in die abgegriffenen europäischen Widersprüche, die uns nicht gehören, einstufen soll und die vielleicht schon in 5 Jahren unmodern geworden sind. Ich glaube, dass Amerika, wie Sie auch, wenn ich nicht irre, nicht mit der Sorge eines dieser westlichen politischen Widersprüche zu leben braucht. Es muss nur die Politik gemacht werden, die Amerika nützt, und der Mensch muss handeln, ohne die Angst, in diese wörtlichen Formeln eingeordnet zu werden. Es gibt nur menschliche Verhaltensweisen, und nur diese sind von Dauer. In meinem Leben hatte ich nie die Angewohnheit, zögernd und in Widersprüchen zu reagieren, wie ich es vor ihnen tat. Im Allgemeinen erkenne ich meine Sympathien mit großer Leichtigkeit. Doch in diesem Falle gab es ein besonderes Ereignis, woran sie nach allem keine Schuld tragen. Auch sonst niemand. Es handelt sich um den Tod von Hector Barreto, meines großen Freundes. Heute weiß ich, dass niemand Barreto getötet hat. Barreto war viel zu erhaben, um von jemandem getötet zu werden, es sei denn, er tötete sich selbst. Wenn es dieses Ereignis nicht gegeben hätte, wäre ich wohl kaum hervorgetreten, hätte nicht so viele Enttäuschungen erlebt und das Schicksal meines Landes hätte mich weniger interessiert. Dieser Brief sei also eine Berichtigung und der Beweis einer Erkenntnis, die hoffentlich gegenseitig ist, weil ich auf einer anderen Ebene auch eine Wegstrecke vor mir habe, die, obwohl kurz, doch nicht minder intensiv und aufrichtig ist. Ich glaube an die Gemeinsamkeit einiger Ideale und es erscheint mir, als ob die sozialistische Volksvorhut ihre besten Kräfte aus der Jugend der neuen Generation schöpft. Ich denke, dass die ideologische Erneuerung nur von hier, aus diesen unverdorbenen Kräften ausgehen kann. Wenn Sie glauben, dass ich Ihnen irgendwie behilflich sein kann, stehe ich zu Ihrer Verfügung. Es grüßt Sie freundlichst, Miguel Serrano.